Thank you. der ersten Klasse. Als am 6. August um 8 Uhr morgens Luftalarm gegeben wurde, zog sich mein Vater, der bei der Luftverteidigung war, seine Uniform an und verließ das Haus. Bei der Tür sagte ich zu ihm: "Bist du bald wieder zurück, Vater?" "Ja", antwortete er. Ich war gerade beim Tempel in der Nähe angekommen, als ich ein Flugzeug näher kommen hörte. Plötzlich war da ein Blitz und es hörte sich an wie Donnern. Die Mauern des Gebäudes stürzten über mir zusammen und ich war unter einem Balken eingeklemmt. Es wurde dunkel. Ich schrie so laut ich konnte um Hilfe. Einmal glaubte ich, die Stimme meiner Mutter zu hören, wie sie mich rief. Sie klang jedoch schwach und dann hörte ich sie auch nicht mehr wieder. Einige Leute aus der Nachbarschaft halfen mir endlich und zogen mich heraus. Mein Gesicht, meine Arme und Beine bluteten. Eine Nachbarin trug mich auf den Rücken, als meine Mutter vom Luftverteidigungsstützpunkt zurückgerannt kam. Meine Mutter bedankte sich bei der Frau, nahm mich und wusch mir das Gesicht. Dann ging sie zurück ins Haus, um die wichtigsten Dinge herauszuholen. Sie nahm mich auf den Rücken und mein Bruder, der damals in der 7. Klasse war, trug meine 3-jährige Schwester und wir gingen alle zum Versammlungsplatz. Hier und da waren Feuer ausgebrochen. Jedes Mal, wenn sich ein Flugzeug näherte, warfen wir uns in den Rinnstein der Straße. Das Feuer breitete sich schnell aus und Rauch verdunkelte den Himmel. Irgendwann kamen keine Flugzeuge mehr. Es war am späten Nachmittag. Meine Mutter brachte mich zum Tempel, als wir hörten, dass dort Ärzte erste Hilfe leisteten. Meine Mutter, die immer noch ihre Uniform trug, war barfuß und ihr Gesicht war ganz staubig. Überall hatte sie Blut. Als wir bei der ersten Hilfe sah ich, dass dort viele Menschen waren. Mutter und ich noch schlimmere Verbrennungen hatten als ich. Wir sahen ein Flugzeug, einige hatten Verbrennungen am ganzen Körper. Ich beobachtete, wie das Flugzeug. Wir warteten sehr lange, dann gab es aber niemand half uns. Und wurde zu Boden geschlagen. Dann hörten wir, Mutter, dass die Ärzte um 6 Uhr gehen wollten. Ich war am ganzen Körper verbrannt. Wir bettelten um Hilfe, Mutter und Vater, bis sie uns endlich verhandelten. Wir schliefen zusammen mit unseren mein Nachbarn. Bruder, meine Schwester, beide älter als ich, die ganze Stadt brannte. Und wir machten uns große Sorgen. Wir waren als endlich der Morgen kam, versuchten wir also nach Hause zu kommen. Der Tempel und die ganze Gegend drumherum waren niedergebrannt. Es war zu heiß. Und es war niemand mehr da. Am Abend wir fanden einige Knochen in der Asche. Alles, was von unserem Haus noch übrig war, mein großer Bruder war auf Schlafen. Einige Dachziegel wir wollten unter der Asche. Doch meine Verbrennungen waren zu schlimm. Vater packte einige Sachen zusammen und nahm meinen kleinen Bruder mit aufs Land. Ich konnte mich nicht bewegen, also ging ich zurück. Als mein Vater und mein Bruder gingen, weinte ich. Mutter sorgte gut für mich. Die Fliegen um mich herum quälten mich sehr. Ich konnte es kaum erwarten, dass die Verbrennungen verheilt waren. Denn ich wollte so schnell wie möglich zu meinem Vater und meinem Bruder. Dann ging es mir besser. Darüber war ich sehr froh und meine Mutter und ich konnten endlich aufs Land fahren. Später kamen wir wieder zurück nach Hiroshima. Die Stadt, die wir lieben. Ich fragte mich, warum musste dieser Krieg sein? Aber wenn alles vorüber ist, soll man nicht mehr trübselig sein. Thank you. glücklich in unserer Familie, bevor die Atombombe fiel. Denn wegen der Bombe verloren wir unser Haus und alles, was uns gehörte. Uns gelang es, das Haus wieder aufzubauen. Aber die Gesundheit meines Vaters war danach völlig zerstört. Er sagt, dass es ihm schwerfällt zu arbeiten und er wird schnell müde. Vater hat uns ganz allein versorgt und jetzt wird er immer älter. Unsere richtige Mutter ist schon vor langer Zeit gestorben. Unsere Stiefmutter ist sehr freundlich, aber obwohl mein Vater, meine Mutter und mein großer Bruder alles versuchen, damit wir glücklich sind, führen wir ein hartes Leben. Vater sieht müde aus und alt. Ich versuche immer, etwas auf ihn aufzupassen. Weil wir nicht viel Geld haben, muss ich meinen Lehrer oft darum bitten, noch etwas zu warten, bis ich mein Schulessen bezahlen kann. Jeden Morgen frage ich Vater, kann ich heute das Geld haben? Auch heute kann ich mich noch daran erinnern, welche Angst ich hatte, als ich heute kannst du es haben. Mutter, ich habe mir die Schuld. Thank you. Thank you.